Assistenten, Provinziale, Rektoren, Superioren sind die eigentlichen Oberen des Ordens. Der General sucht sie aus den Reihen der Professen und Koadjutoren aus und stellt auch Koadjutoren über Professen. Nur werden die Provinzen stets durch Professe besetzt. Unbeschränkt ist im Übrigen das Verfügungsrecht des allmächtigen und unfehlbaren Jesuitengenerals über die schwarze Schar. Mit Vorliebe verwendet er auch gerade die einzelnen Mitglieder nicht etwa in dem Lande, dem sie durch die Geburt angehören, sondern in anderen Gebieten, damit nicht die Gefahr gezeitigt wird, dass in den abgetöteten Menschen sich dennoch einmal Blutsgefühl wieder regt. In besonderen Gesetz- und Verwaltungsangelegenheiten kann der Jesuitengeneral die Generalkongregation berufen, die aus den Assistenten, den Provinzialen und je zwei Abgeordneten jeder Provinz besteht. Er macht im Übrigen nur sehr selten hiervon Gebrauch. Bei dem Tode des Generals ist es die Generalkongregation, die den nachfolgenden Christus quasi präsens zu wählen hat. Die Assistenten bilden jenen großen Rat, der wie der Admonitor den General stark zu halten hat. Für die Verwaltung des ungeheuren Ordensvermögens, mit dem wir uns noch näher beschäftigen werden, hat der Ordensgeneral den Generalprokurator, in der Regel einen Koadjutor, angestellt. Der Provinziale hat das Recht, Provinzialkongregationen zu berufen, die aus Rektoren und ältesten Professen gebildet werden. Ihm steht für die Verwaltung des in seiner Provinz befindlichen Ordensvermögens ein Prokurator, ebenfalls in der Regel ein Koadjutor, zur Verfügung. Der Jesuitengeneral hat sich das Recht vorbehalten und im Professhaus in Rom findet er viele geeignete Kräfte dazu, Visitatoren in die einzelnen Provinzen zu entsenden, die den Zustand der Provinz zu untersuchen, Missstände abzuschaffen, vor allem aber Neuordnungen zu treffen haben. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass zum Beispiel ein Nuntius des römischen Papstes, sagen wir in Berlin, als Untergebener des Christus quasi Präsens in der Assistenzie in Deutschland Neuordnungen vornehmen kann, die das ganze politische Leben Deutschlands umgestalten. Außer den Visitatoren gibt es noch Kollaterale, die den Oberen beigestellt werden können und in deren Bereich dann maßgebend sind, ohne indes den Oberen öffentlich zu ersetzen. Der Obere ist das Sprachrohr seines Kollateralen und dieser kann, unerkannt von allen, den Gehorsam aller gut bespitzeln. Mit ähnlichen Aufträgen ausgestattet, entsendet der Jesuitengeneral ferner Kommissare und Superintendenten. In letzterem scheint es sich besonders um die so beliebten Geheimoberen zu handeln, wie wir sie in der Freimaurerei zum Beispiel in den Kapitelmeistern kennengelernt haben, die im Johannesmeisterschmuck Johanneslogen bespitzeln. Wir sehen, der Christus quasi Präsens braucht viele Spitzel. So in großen Zügen die Ordensverfassung. Sie zeigen für unseren Freiheitskampf in genügendem Umfange den inneren und äußeren Aufbau der schwarzen Schar, der Leichname Loyolas. Durch sie will der Christus quasi Präsens, der Jesuitengeneral, den römischen Papst auf dem Stuhle Petri, die römische Kirche, die römischen Christen in allen Völkern und darüber hinaus alle Christen, ja in seiner Vermessenheit alle Staaten und alle Menschen in allen Dingen unterwerfen und leiten. Die Kenntnis der Dressur im Orden wird aber erst den Lesern volles Verständnis für die Wesensart des Ordens, seiner Mitglieder und seines Wirkens geben.